Oder an die Schönheit. Augen so dunkel wie endlose Weiten des Himmels. Die Haut so rein wie purer Stoff, der Flaum eines Kaninchens. Mit unaussprechlicher Eleganz, in Ruhe verharrend. Doch dem All überwiegend ist ihr Duft, so unbeschreiblich schön, nur wahrnehmbar mit allen Sinnen, wie ein Kompliment, das nur mir ins Ohr geflüstert. Wie ein Magnet zieht sie alle Sinne an sich. So stark ich mich doch durch Anonymität sträube, will ich doch zu ihr und ihr sagen, ihr ins Gesicht schreien, dass sie so außergewöhnlich hübsch ist, dass mir nach jedem Blick das Herz zerbricht.